human birth. Get germs to the heart and then a part of your body. That's the organ. Spine is closed. Der Feind ist im Augenblick überall verwundbar. Du wirst dich eine Gelegenheit finden. Der Unfall ist spannend und unsicher. Und Luft der Dame. Wenn du dich auf dich ausgibst, dann muss auf jeden Fall gelingen. Der Lüge Überlegenheit von Feinden ist nur eine Brücke. Brücke ist schlecht geworden. Alle revolutionären Herzen auf. Das Friedenswerk, das der Krieg geläutert hat, ist erobert. Wir brechen die Fesseln, die uns daran hindern wollen. Darum kreisen unsere Gedanken nur um den einen Punkt. Den Feind vernichten, schlagen und wieder schlagen, bis die Eindringlinge vertrieben und die Sklavenhalter hinweggefegt sind. Unsere Pflicht dient dem Reich. Unser Leben gehört unserem Volk. Wo ein Freiheitskämpfer fällt, stehen neue auf. Verräter, Feiglinge und Gesinnungsklumpen fallen unter unseren Dienst. Wer der deutschen Freiheit schadet, ist unser Feind. Wer ihr nützt, gehört zu uns.